Fleurom ist das Tochterunternehmen des Blumengeschäftes Moonflower Vienna. Wir sind ein familiär geführtes Unternehmen, das sehr viel Wert auf Kundenservice und Qualität legt. Wir bemühen uns stets, ein frisches und außergewöhnliches Sortiment anzubieten.